Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 614, die Welt in der Welt. Ha. Ja, eigentlich sollte die Folge heißen Augmented Tamagotchi. Aber, naja, erstmal ist Tamagotchi wahrscheinlich eine Schutzmarke. Und zweitens wird es dem nicht gerecht, was Niantic jetzt angeht. Ja, nach dem Reinfall mit Harry Potter, Wizards Unite, und dem, naja, sagen wir mal, gelungenen, aber jetzt nicht aufsehenerregenden Pikmin Bloom, ja, das immerhin bekannter Lizenzgeber, ja, Nintendo, wird jetzt wieder was Eigenes probiert, ja. Und zwar nennt sich das Ganze Peridot. Und Peridot ist ein Augmented Reality-Spiel, ähnlich wie man das von Pokémon Go gewöhnt ist. Aber es wird in der Presse hauptsächlich mit Tamagotchi verglichen. Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Ja klar, man muss diese virtuelle Wesen, sagen wir mal, als groß ziehen. Ja, das geht relativ schnell. Aber ich würde das so nicht unbedingt gleichsetzen damit, denn der Augmented Reality Faktor ist eigentlich der entscheidende. Ähnlich wie bei Pokémon Go findet man also solche Kreaturen in der freien Wildbahn. Und das ist natürlich eine spaßige Sache, wie man bei Pokémon Go gesehen hat. Und dann kann man diese kleinen Kreaturen eben großziehen. Da gibt es dann mehrere Evolutionsstufen, aber das gibt es auch bei Pokémon. Ja, von daher auch Pokémon könnte dann Tamagotchi sein. Ja, aber gut, lassen wir das. Und dann am Ende, wenn diese Kreaturen ausgewachsen sind, dann sind sie eben im Inventar, sterben können sie nicht. Und dann kann man sich eben wieder auf andere weitere Figuren konzentrieren und man kann diese eben auch sammeln. Und das wird wohl auch ein zentraler Punkt sein, das Sammeln. Das hat ja auch bei Pokémon Go sehr gut funktioniert. Ja. Im Prinzip ist dieses System sehr, sehr interessant und tatsächlich eine Art Pokémon Go mit anderen Kreaturen, aber eben auch noch weiteren Faktoren, die sich eben um das Großziehen von diesen Kreaturen eben dreht. Die Frage ist, kann ohne dieses Merchandise wie im Pokémon so eine App bestehen? Wir haben es ja schon gesehen von eben diesen anderen Projekten, selbst Pikmin Bloom, Pikmin auch eine riesen Fangemeinde bei Nintendo, hat hier jetzt nicht so abgehoben. Harry Potter, Wizards Unite, also schon Harry Potter ist ja klar, das ist eine riesige Fangemeinde, aber da war vielleicht die Zielgruppe die falsche, denn Harry Potter Fans sind vielleicht genau nicht die, die mit ihren Smartphones draußen herumlaufen. Ja, und dort virtuelle Zauberwesen jagen. Ja. Aber bei Pokémon Go hat es eben gestimmt. Und Pokémon Go ist eine ganz mächtige Marke, die ist schon seit Jahrzehnten top. Ja, und das ist auch wieder so eine Sache, da von Anfang an war Pokémon, die Leute wollten es nicht glauben und haben gesagt, ach, das ist Eintagsfliege und das gibt's ja nicht. Und ja, und jetzt 20 Jahre oder noch länger später, ja, ist Pokémon immer noch da und vieles andere ist nicht mehr da, was die Leute gedacht haben. Ja, das wäre noch. So sieht die Sache aus. Das heißt, Pokémon ist ein riesiges Universum und natürlich auch ein Zugpferd. Genau wie man damals beim Anfang von Pokémon Go, man hat das nicht gespielt, weil das so ein Spiel war wie Ingress. Ja? sondern man hat es gespielt, weil es ein Pokémon-Spiel war. Da waren die Leute drauf. Also da habe ich gesagt, wow, genial, was Pokémons in der Natur fangen, Wahnsinn, das ist das, was ich schon immer wollte. Ja? Ein Pokémon-Game, wo man eben die Kreaturen mit Augmented Reality in der Natur finden kann. Cool. So. Aber es ging um Pokémon. Hätten die damals sowas wie Peridot rausgebracht? Ich glaube, da hätten sich die wenigen dafür interessiert. Vielleicht ja, weil es neu ist, ne? Aber so dieser Drang, nach jahrelang dieses Spiel zu spielen, ich spiele heute noch Pokémon Go regelmäßig, jeden Tag. Entgegen aller Unkenrufen am Anfang, ne, eben bin ich nicht alleine. Pokémon Go blüht wirklich wunderbar. Cash Cow für Niantic, alles wunderbar, sowohl von den Spielerzahlen als auch von dem Gewinn, was Niantic damit macht. Aber klar, die wollen natürlich noch weitere Standbeine haben, deswegen kommt eben Peridot. Peridot ist schön, Peridot ist eine geniale Idee. Peridot hat das, was man jetzt hier so sieht, schon schöne Grafik, interessante Kreaturen, sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie eben diese Kreaturen entwickeln. Und das hängt davon ab, wie man die behandelt, zum Beispiel, wie man sie füttert und so weiter. Es gibt nur so eine Grundstruktur am Anfang, ja. Und dann entwickeln die sich je nachdem, wie man diese Kreatur erzieht, großzieht. Ja, das ist sehr interessant. Das heißt, es wird eine Unmenge von Möglichkeiten geben und dann kann eben so eine Kreatur auch interessant sein, zum Beispiel zum Tauschen mit anderen, ja, die ebenfalls so eine besondere Kreatur erzogen haben. Und dann kann man diese eben miteinander tauschen, wenn denn dann eben genug Leute dieses Spiel nutzen, wie bei Pokémon Go, und eben auch da ein Ansporn vorhanden ist. Pokémon Go, ne? Pokémons tauscht man, weil es sind Pokémons. Ja, ich meine, ne? Das geht in allen Bereichen, nicht nur jetzt virtuell und Pokémon Go. Ich meine, es gibt Pokémon-Sammelspielkarten, ja, da kostet eine Karte mehr, als wir im Monat verdienen. Ja, also, heftig. Ne? Und das alles führt halt dazu, dass man das Pokémon schon einen richtigen Stellenwert haben bei Computerspielern, ja, oder bei Spielern eben. Das haben diese Peridots eben nicht. Ne? Noch nicht. Kann sein. Pokémon hat auch irgendwann mal so angefangen, ja, aber das wird halt eine harte Sache. Wie sich das entwickelt, muss man hier genau begutachten. Ich habe mal die Seite von Peridot, die Einstiegsseite sozusagen verlinkt. Noch ist es ja nicht erhältlich, aber man kann sich benachrichtigen lassen, wenn es rauskommt. Und auf dieser Seite steht schon einiges Interessantes dabei und auch einige, wie ich denke, Screenshots sollen das wohl sein. Und dann kann man sich hier schon mal ein Bild davon machen, was einem erwartet, ja, bei diesem Spiel. Ja. Es sind noch ein paar wenige Fragen sind noch beantwortet worden, aber es ist noch sehr, sehr wenig bekannt. Mich erinnert das schon an den Pokémon Go Launch. Es wird jetzt eben davon abhängen, ob Peridot sich etablieren kann oder nicht. Ich warte natürlich schon, bis beißende Kommentare kommen zu dem Spiel. Ja, allerdings, was ich nicht ganz so optimistisch dann empfunden habe, es gibt relativ wenig Reaktionen auf dieses Spiel bisher in den großen News-Seiten, und das hat, naja, das bedeutet normalerweise nichts Gutes. Ich weiß noch, wie die Leute durchgedreht haben bei Pokémon Go, ne? Auch wenn es dann negative Kommentare waren, wie kann man nur so blöd sein, ja? und so weiter und so weiter. Aber das hat Aufsehen erregt und entsprechend, ne, also das hat alle Rekorde gebrochen, das Spiel, alle. Und jetzt bei Peridot ist jetzt am Anfang erstmal so, ne, Crickets, nichts groß los. Ich hoffe aber trotzdem, dass das noch was wird. Man muss übrigens auch nicht immer alles von den Verkaufszahlen oder beziehungsweise von den Spielerzahlen abhängig machen. Wenn Niantic intelligent genug ist, das so zu machen, dass man das auch vollkommen autark, vollkommen allein spielen kann, ja, und das mit diesen, ich gehe raus oder ich muss rausgehen, um irgendwie weiterzukommen, so wie es bei Pokémon Go ja war bisher. Bei der Pandemie haben sie ein bisschen eingeschränkt, das fand ich ganz gut. Umso mehr Leute haben gespielt, das hat sich auch gezeigt. Also die Umsätze waren sehr, sehr gut und die Spielerzahlen waren sehr, sehr hoch, obwohl man nicht raus musste. Ja. Und ich hoffe, dass Peridot das berücksichtigt. Und wenn diese Möglichkeit existiert, dann kann man drauf pfeifen, ob man der Einzige ist, der spielt oder ob es noch Millionen andere gibt. Das spielt dann keine Rolle. Da müssen die allerdings aufpassen, weil wenn das eine Voraussetzung ist, dass man, was weiß ich, tagelang draus herumschlappt, ja, allein macht es keinen Spaß und wenn sonst keiner Peridot installiert hat, dann ist es blöd, ist es doof, ja. Und wenn man auch Leute, also andere Leute bräuchte, zum Beispiel zum Tauschen, um eben neue Kreaturen zu bekommen oder ähnliches, dann kann man das auch vergessen, wenn das kaum jemand spielt. Also das wäre das Ende, wie man es bei Wizard Unite gesehen hat. Ja? Bei Wizard Unite ging auch alleine nichts und ja, dann war es eben auch nichts mit dem Spiel. Ne? So sieht es aus. Gut, so viel zu dem Game. Das wird uns bestimmt noch etwas beschäftigen, ja. Aber erstmal machen wir weiter mit anderen Sachen. Honor Magic 4 Pro. Also eins ist deutlich. Ich weiß nicht viel über das Smartphone, weil es auch viel zu teuer ist und eigentlich schon vollkommen außer der Realität funktioniert. Aber man kann bei Honor auf jeden Fall eines sehen. Das Einzige, was wichtig ist bei den neuen Honor-Geräten, ist die Kamera. Ja, das ist das Zentrum von allem, weil auch Honor mit dieser Technik offenbar auch gute Sachen vorzuweisen hat, während sie in anderen Bereichen eben doch ein bisschen hinterherhinken. Ja. Ob jetzt eine 100-fach Zoom-Kamera mit 5 Linsen da das Nonplusultra eben ist für einen Smartphone-Benutzer, weiß ich nicht. Sicherlich, die Fotografie bei den Smartphones ist ja ein wichtiger Punkt, aber ob das jetzt wirklich der ausschlaggebende Punkt ist, wenn man sich für ein neues Smartphone entscheidet, ich bin mir da nicht ganz so sicher. Also bei mir wäre es sicherlich nicht so. Bei mir spielen viele andere Sachen auch noch eine Rolle. Das Fotografieren bzw. die Bildqualität ist ein wichtiger Punkt, aber nicht der wichtigste Punkt. Ja. Von daher weiß ich jetzt nicht genau, ob die Strategie gut ist. Aber das ist mir so aufgefallen bei der Werbung von Honor, weil das jetzt also quasi allein im Mittelpunkt steht, die Kamera. Sonst nichts mehr. Alles egal, nur die Kamera. Das Vivo Tablet oder Vivo Pad heißt es ja, Vivo Pad, ist ja jetzt tatsächlich veröffentlicht worden. Und jetzt kann man auch genauere Daten sehen. Und das Vivo Pad hat ein 11 Zoll Display bekommen. Ja, Faktor 10, 16 zu 10, 2,5K Auflösung, das heißt 2560 mal 1600 Bildpunkte, gar nicht so schlecht also, 120 Hertz Refresh Rate, HDR10 und sogenanntes 1 Milliarde Color, True Color Display, okay, und Dolby Vision, ja, also, wow. Das ist gar nicht so schlecht. Mhm. Das Tablet sieht unspektakulär aus, das kann man glaube ich sagen, so richtig unspektakulär. Also ich weiß nicht, was da los war. Das sieht aus wie ein iPad, das in einen Farbtank geschmissen wurde. Silber natürlich. Und die Kamera durch irgendwas anderes ausgetauscht wurde. Ja. Also optisch, ihr könnt es schon heraushören, ist das Ding für mich eine Katastrophe. Ja. Aber was soll's, ja. Die Verarbeitung ist anscheinend okay. Ja, Aluminium, CNC gefertigt, das heißt, es stimmt alles. Die Verarbeitungsqualität soll relativ hoch sein, wenn man dem Bericht hier glauben kann. 489 Gramm, 6,5 Millimeter dick, was ja nicht ganz so viel ist. Also wunderbar. So, gut. Zudem Prozessor, Qualcomm Snapdragon 870. Ja, das heißt, vom Prozessor her seid ihr nicht ganz auf dem Flagship-Niveau. Ja, aber immerhin 8 GB Speicher. Ich meine, beim Tablet muss man da ja schon froh sein, dass es so viel Speicher hat. Ich weiß bis zum heutigen Tag nicht, warum. Eigentlich erwarte ich, dass ein Tablet viel höhere Leistungsdaten hat als ein Smartphone, aber man kann froh sein, wenn sie auch nur annähernd so gut sind wie aktuelle Smartphones. Ja. Was man auch hier wieder sieht, Snapdragon 870 mit 8 GB ist nicht aktuell, aber für ein Tablet immer noch ganz ordentlich. Ja. Des Weiteren gibt es diese Memory Fusion Technologie, das heißt, wenn erforderlich, werden 4 GB abgezwackt vom internen Storage und damit hat man dann quasi wie beim Amiga eine 8 GB Fast RAM und 4 GB Slow RAM. Ne? Genau. Aber immerhin hat man 12 GB dann, wenn man es unbedingt haben muss. Das, wann man das haben muss, entscheidet dann das System offenbar. Es gibt 128 GB und 256 GB Storage-Versionen. Das ist okay, zumindest die 256 GB. Und hat Fast Charging mit 44 Watt. Soll 15 Stunden halten, wenn man normale Büroarbeiten durchführt, was immer das auch heißt. 11 Stunden, wenn man Videos anschaut. Okay, mit den Fast-Charging-Werten ist das dann wohl auch überhaupt kein Problem. Hier das Ding ja permanent zu nutzen. Ich denke, das wird hier ganz okay sein. Stylus wird es hier dazu wohl ebenfalls geben. Also das ist so ein Aluminium-Stift ebenfalls. Ja. Und der hat... wenn ich das richtig sehe, ah ja, genau, also der hat eine normale Zelle drin und wenn man das also 2 Tage, also so eine wie nennt man das, Lithium-Ionen-Zelle oder ja, ich nehme mal an, das ist eine Lithium-Ionen-Zelle, allerdings eine fest verbaut, also eine richtige Zelle, eine Batterie, kein Akku, den kann man nicht wieder aufladen. Und wenn man das 2 Stunden am Tag benutzt, dann reicht das für ein Jahr, ohne aufzuladen. Was man danach damit machen kann, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass es da eine Möglichkeit gibt, hier kostengünstig was einzusetzen. Das ist allerdings noch sehr, sehr fraglich wegen der Größe. Da müsste schon eine sehr, sehr kleine Knopfzelle rein. Ich weiß nicht, ob es das überhaupt gibt. Aber das wird sich dann zeigen. Wäre schade drum, wenn man dann den Stift hier wegwerfen müsste. Das wäre furchtbar. USB 3,1 High-Speed-Port vorhanden. Das Gerät schafft 4K mit 60 Hertz und wenn man externe Laufwerke anschließt, ist die Transfergeschwindigkeit maximal 5 Gigabit pro Sekunde. Das ist allerdings sehr fraglich, ob das in der Praxis dann überhaupt erreicht wird, aber das kennen wir ja schon, das hat nichts mit einem Tablet zu tun. Yay. So, und jetzt natürlich die Preise, ganz klar. Die kleine Version interessiert mich gleich mal gar nicht, aber die große Version, zum Glück sind die Preise gut. Auch wenn das jetzt umgerechnete Preise von chinesischer Währung ist. Das 8 GB mit 256 GB Storage Modell gibt es für $471 umgerechnet. Das heißt, man kann damit rechnen 549 €, was allerdings ein guter Preis wäre bei diesem Gerät. Ja, das wäre ja richtig gut. Dann gibt es noch ein Keyboard. Das ist sogar mit Touch-Funktion. Was immer das auch heißt. Dann wäre das Keyboard käme auf, Moment, wo ist es? Genau, etwa $94. Und der Stylus kostet $55. Also ich hoffe wirklich, dass da die Batterie auszutauschen ist, sonst genau. Genau, also die Preise stimmen, das war meine Befürchtung, ja, weil ja immer mehr Firmen hier diese Apothekenpreise bieten und denken, sie könnten damit einen Blumentopf gewinnen. Aber hier dieses VivoPad scheint es wirklich geschafft zu haben, ordentliche Qualität, gute Leistungsdaten und einen guten Preis zusammenzubringen. Jetzt müssen wir nur noch hoffen drauf, dass dieses Gerät auch bei uns zu bekommen ist. Ja? Und bisher ist es nur in China erhältlich. Und ja, das wäre natürlich äußerst übel, wenn so ein schönes, günstiges, gutes Tablet nicht auch nach Europa käme. YouTube, das ist so immer so ein Kampf zwischen iOS und Android, ja. Wer da die Nase vorn hat bei der App. Und jetzt macht Google wirklich Android-Usern Sorgen, denn eine solche Übervorteilung von iOS-Nutzern, wie es jetzt demnächst bei YouTube gibt, das habe ich noch nicht erlebt. Ich hoffe, dass da nach dieser Pressereaktion bei Google schnell die Alarmsignale angehen und dass die dann nachziehen für Android. Denn iOS wird ohne Kosten, also ohne Premium-Account für alle User ein Picture-in-Picture-Mode bekommen. Ihr habt das richtig gehört. Bei Android muss man dafür einen Premium-Account bezahlen, damit man diese Funktion erhält. Ihr habt richtig gehört, iOS-Benutzer bekommen diese Funktion kostenlos. Hat man nicht jemand gesagt, iOS-Benutzer sind mehr bereit, Kohle rauszuschmeißen als Android-Nutzer? Ist Google dumm? Oder warum verlangen die von den Leuten, die angeblich bereit sind, mehr Geld rauszuschleudern, kein Geld? Und von den Leuten, die scheinbar weniger gerne Kohle ausgeben, verlangen die Kohle. Also, boah, ich weiß ja nicht, was da der Hintergrund ist. Ich denke einfach, das iOS-Team ist wie so oft autark tätig und haben das hier so rausgehauen. Das allerdings hier, ich meine, das ist ja auch eine Abo-Entscheidung, ja, also eine Geschäftsmodellentscheidung, wo ja diese Abteilung wohl nicht alleine entscheiden darf. Das ist mir unbegreiflich. Und ich muss sagen, das ist nicht okay. Also entweder müssen die iOS-User auch Kohle dafür zahlen, für diese Picture-in-Picture-Funktion, oder die Google, die Android-Anwender müssen auch keine Kohle bezahlen für die Picture-in-Picture-Funktion. Dass die einen von der, sagen wir mal, fremden Drittanbieterplattform nicht bezahlen müssen und die eigenen User müssen bezahlen. Also das ist schon ein richtiger Tritt in den Hintern für die Leute, die Android benutzen, statt iOS. Also wirklich, Google, was machst du denn? Da kann man mich jetzt wirklich mal fragen, Mensch, ist das nicht auch eine Welt in der Welt? Also so vollkommen losgelöst von der Realität agieren da wohl einige Abteilungen, ja, und verstehen da wohl nicht ganz, was da gerade abgeht. Ja. Da, also, mein gut, dass man bei Peridot hier so eine virtuelle Welt erzeugt, das ist ja klar, das ist ja schön, aber irgendwie leben da manche bei Google wohl so in ihrer eigenen Welt und kapieren nicht mehr, was so die Realität eigentlich ist oder was für Auswirkungen Entscheidungen haben, die machen. Ja, keine Ahnung. Ja, Samsung hat wohl auch einen Rückzieher vom Rückzieher gemacht. Sieht wohl so aus, als ob dieser Switch auf Dimensity 9000 Flaggschiff-Prozessoren von MediaTek eben nicht so schnell erfolgen kann. Denn das Samsung Galaxy S22 FE soll doch kein Dimensity-Chip bekommen. Andere, also später herauskommende Samsung Galaxy Geräte schon, die Flaggschiff-Geräte, aber offenbar schaffen sie es beim S22 FE da nicht mehr rechtzeitig das Design anzupassen. Oder die haben noch zu viele Chips von den total überhitzenden Prozessoren, da komme ich da auch nochmal dazu später. Da hat mich sehr gefreut, dass diesen Monat oder diese Woche auch andere Tech-News-Redaktionen das Thema auch so sehen, wie ich das letzte Woche auch beschrieben habe, und jetzt mal klipp und klar darlegen, was für eine Katastrophe das ist mit diesen Bratpfannen-Prozessoren von Qualcomm. Zu denen gehören aber auch die Exynos 2200er Prozessoren, auch die werden sehr, sehr heiß und haben zudem noch eine niedrigere Leistung. Und Schuld daran soll das ARM-Design sein, ja, was aber eben bei MediaTek unbestreitbar nicht der Fall ist. Und da gibt es jetzt konkrete Messungen von einem Gerät in Benutzung. Aber wie gesagt, dazu komme ich später nochmal. Jedenfalls, das Galaxy S22 FE soll weiterhin die Kombination in manchen Regionen eben diesen Exynos 2200er und in anderen Regionen den Snapdragon 8 Gen 1 bekommen. Und damit bleibt alles wie gehabt. Und das Galaxy S22 FE 5G wird dann wahrscheinlich genau dasselbe Problem haben, wie auch jetzt die neuen Geräte mit diesen Snapdragon-Prozessoren. Denn die müssen runtergeregelt werden, damit sie nicht zu heiß werden. Und ja, so sieht es aus. Ja, die letzten Gerüchte sind ja da momentan am Fallen. Wie gesagt, es kommt gleich nochmal dazu mit den MediaTek-Prozessoren. Da ging es wirklich rund diese Woche. Einiges ist da aufgetaucht. Aber eine Meldung hat mich besonders interessiert. Obwohl mir das schon klar war, Android 12 hat nur 2,6% Anteil an Android. Und Android 11 ist weit, weit, weit vorne. Und das war mir eigentlich schon ziemlich klar. Denn ich weiß gar nicht, was da los ist. Die meisten Firmen haben noch aktuelle Geräte herausgebracht mit Android 11. Und Android 12 scheint ein richtiger Flop zu werden. Ich meine, müssen wir sehen, es kommt bald Android 13 raus. Ja, so Ende des Jahres ist es soweit. Und Android 12 ist bei 2,6%. Das Ding ist weg vom Fenster. Also das ist eine Katastrophe. Woran liegt es? Kommt das Material U-Design nicht an? Oder haben die Firmen keinen Bock da drauf? Oder sagen die, da gibt es nichts Neues? Oder sind... Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Auf jeden Fall ist das eines der schlechtesten angenommenen Systeme bei Android aller Zeiten. Ja, also Android 11 ist jetzt bei 29,5% der Nutzer und Android 12 hier bei läppischen 2,6%. Android 10 ist bei 25,2% und Android 9 bei 11,5%. Achtung, Oreo, also 8.1, ist bei 11%, das müsst ihr euch mal vorstellen. Also, das ist mehr als traurig, was hier abgeht. Mehr als traurig. Und damit muss man klipp und klar sagen, bis jetzt ist Android 12 ein Fail. Hätte ich gar nicht vermutet. Aber das wird ja bestimmt von den Herstellern auch Ja, Google hat sein Pixel-Gerät mit Android 12 drauf. Fertig. Ja, aber viele andere lassen sich hier Zeit ohne Ende. Es müsst ihr euch mal vorstellen. Ich habe ja hier dieses OnePlus Nord 2. Das ist ein recht neues Gerät. Ja, das sind nur wenige Monate her, seit es rauskam. Und es kam nur mit Android 11 raus. Und bis zum heutigen Tag, obwohl jetzt Android 12 schon so lange auf dem Markt ist, ist noch kein Update gekommen. Das ist wirklich schlimm. Und so geht's den meisten Smartphones momentan. Entweder kommt kein Update oder sogar noch neue Smartphones kommen mit Android 11 raus statt mit Android 12. Ich weiß nicht, was da los ist. Möglicherweise, ich habe mir schon Gedanken gemacht, möglicherweise sind es auch im Hintergrund beispielsweise Spezifikationen oder Restriktionen, die mit Android 12 eingeführt sind, wo die Hersteller einfach noch zu kämpfen haben, diese zu umgehen, beispielsweise wieder Rechteverwaltung und so weiter und so weiter. So dass die sagen, nee, also das machen wir jetzt noch nicht, wir bringen das mit Android 11 raus, da ist es einfacher zu handeln und wir warten da jetzt nochmal. Ne? Ich meine, Android 13 soll am 11. Mai offiziell vorgestellt werden. Ja, es wird erwartet, weil dort ist die Google I.O. dann, ne, zwischen 11. und 12. Mai und Android 13 soll eben am 11. Mai vorgestellt werden. Und kaum ein Gerät und nur 2,6% der Nutzer haben jetzt Android 12 drauf. Wow. Das ist echt mies und sehr, sehr bedenklich. Ich sehe da schwarz momentan für Android 12 Updates. Und das zeigt sich auch hier bei verschiedenen Firmen, eben bei OnePlus beispielsweise, die bringen für ihre Flaggschiff-Geräte beispielsweise zwar diese Updates raus. Also zum Beispiel OnePlus 8 bekommt ein Android 12 Update jetzt demnächst, oder ist schon in der Auslieferung. Ja? Aber die neuen Geräte von OnePlus bisher noch nicht. Ja? Also ich meine, beispielsweise die Nord 2 5G, die viel später rausgekommen sind. Ja? Wow, das ist wirklich übel und das ist nicht besonders vertrauenserweckend, weder für Android 12 noch für die Smartphone-Hersteller, muss man auch sagen. Das OnePlus Ace Official, weil wir schon bei OnePlus sind, das ist ja, soll ja, hat ja eigentlich mal 10R geheißen, ja, aber jetzt heißt es ja Ace, ne? Und das ist jetzt auch offiziell angekündigt worden für den 21. April. Ja. Und ja, die technischen Daten habe ich glaube ich schon letzte Woche gesagt, von daher will ich jetzt nicht ganz so das nochmal ausführen, aber auf jeden Fall für 21. April ist dieses Ace ja geplant und dann werden wir auch genaue Daten dann endlich bekommen, hoffe ich. Vivo X80 ist jetzt auch aufgetaucht. In der Google Play-Konsole wurde das hier geleakt sozusagen. Ja. Mit einem MediaTek-Prozessor und zwar der MediaTek Dimensity 9000. Der wird im Vivo X80 vorhanden sein. Und offenbar, so ist jedenfalls das Listing, gibt es auch eine Version mit 8 GB. Ich hoffe, dass es auch eine 12 GB-Version gibt. Und eine Auflösung von 1080x2400 Bildpunkte Auflösung. Und vermutlich ist es ein 6,78 Zoll Display mit 120 Hz Bildwiederholfrequenz. Und weitere Gerüchte, die es gibt, besagen eine 50-Megapixel-Kamera von Sony. 12-Megapixel Telefotolinse, Zweifach- und 12-Megapixel Ultraweitwinkelkamera. Das wäre ja immerhin schon mal was. Ne? Besser als die bisherige Standardkombination. Dann haben wir noch was, auch so eine Geschichte. Ja? Also das Google Pixel 6a soll ja, oder ist es jetzt mittlerweile schon draußen, soll glaube ich demnächst jetzt rauskommen. Ja? Aber haltet euch fest, Google Pixel 6 ist bereits im in der Planung und es soll das erste Gerät sein mit Android 13 drauf und dieses Jahr noch kommen. Und da vergessen wir mal so ganz schnell, wie nämlich dieser Erscheinungszyklus auch immer ist. Tatsächlich ist es schon bald wieder Zeit für ein neues Google Phone. Ja, so sieht es aus. Und das wundert mich eben deswegen, weil die Bugs beim Google Pixel 6 immer noch weit, weit weg sind von dem Status behoben. Ständig tauchen neue Probleme auf und die alten sind noch nicht mal gefixt. Und das heißt also, da macht es wirklich den Anschein, als ob auch hier die Pixel 6 Käufer jetzt so ein bisschen, naja, beunruhigt sind. Ja, jetzt kommt ein neues Gerät raus, während das alte noch nicht mal richtig funktioniert. Auch das ist meiner Meinung nach kein gutes Licht für Google, das da nach außen strahlt, denn also ich weiß nicht, wo Google momentan das Problem hat, dieses Desaster mit Android 12, dann die Bugs mit den Google Pixel 6 Geräten, jetzt bringen sie schon das Google Pixel 7 raus. Also das ist schon langsam sehr, sehr fraglich, was da an Strategie momentan vorherrscht. Ja. Gut, ich will jetzt nicht diese Daten, die hier gerüchteweise herumschwirren, ich denke, die sind noch frei aus der Luft gegriffen. Das ist also Raterei. Mal sehen, wie das dann wird. Möglicherweise hören wir erste Hinweise darauf, eben auch im Mai bei der Google I.O. Und dann wissen wir vielleicht noch mehr. Ein Gerücht möchte ich allerdings noch aufgreifen. Das besagt nämlich, dass das Pixel 6, und das wird als schlechte Nachricht gewertet, die gleiche Kamera-Hardware hat wie das Google Pixel 6. Also das Google Pixel 7 wird die gleiche Kamera-Hardware haben wie das Google Pixel 6. Das wäre nicht so schön, weil da tut sich eben auch sehr, sehr viel. Und da muss ich sagen, ist auch die Kamera von dem Google Pixel 6, ja, und da kann man sagen, was man will, ist meiner Meinung nach nicht von den Funktionen her gleichwertig mit den Top-Geräten von anderen Herstellern. Es wird immer so viel über die Bildqualität gesprochen, das nützt einem aber zum Beispiel nichts, wenn keine vernünftige Telefotolinse vorhanden ist und so weiter und so weiter. Also von daher halte ich das immer für eine vage Aussage. Man kann jedes Gerät irgendwie so hin drehen, dass es dann doch noch das Beste ist, wenn man eben nur ganz spezifische Eigenschaften in den Vordergrund stellen will. Ja, wenn ich dann zum Beispiel sage, okay, die Bildschärfe ist ja gut, aber wenn das Bild dann durch die AI so stark verändert wurde, dass es mit der Realität nichts mehr zu tun hat, sieht halt gut aus, aber hat nichts mehr mit der Realität zu tun, dann bringt es auch nichts mehr. Wenn dann halt sich so ein Gerät mit wenigen Kameras durchquälen muss, während andere 5 Linsen haben und dann alle möglichen Faxen damit anstellen können und die Bildqualität dann bei Bewahrung von der natürlichen Anmut eben dann besser ist. Und da sind wir wieder beim Problem. Besser ist eben, liegt im Auge des Betrachters, ja. Aber dann nützt eben das alles nichts. Ja. Eine Dual-Kamera wird niemals so gut sein wie eine Triple- oder Quad-Kamera, wenn diese entsprechende Funktion haben. Wenn dann eine Dreifach-Telefotolinse drin ist oder 5-fach oder 10-fach-Telefotolinse, dann nützt das überhaupt nichts, wenn das andere Gerät super scharfe Bilder macht, aber eben keine Zoom-Linse hat, weil dann sind die Details weg. Ja. Also ich glaube, als diese Leute, die machen eben keine Fotografie. Die machen vielleicht ein Selfie in der Bar von sich. Ja, das war's dann. Aber wenn man in der Natur ist und eine Landschaft fotografiert oder, ach, guck mal, da drüben ist eine Burg, die sieht ja cool aus und will die fotografieren, hat dann so ein 0,5 Zentimeter großer Fleck auf dem Bild, ja, dann kann das mit 50 Megapixeln noch so schön sein, ja, Wenn man das dann reinzoomt, sieht man, das Ding ist verwaschen, unscharf und da kann man nichts groß erkennen. Und wenn man dann eine 10-fach Telefotolinse nimmt, ja, und macht dasselbe Bild da, dann sieht man super geniale Details, weil ein optischer Zoom ist ein optischer Zoom und fertig. Ja. So sieht es aus. Aber man kann ja hier auch gucken, ja, bei so Sachen eben wie DxOMark, wo sind die Geräte veranschlagt. Und dann sieht man zum Beispiel eben schnell, dass das Google Pixel 6 Pro, also nicht das Google Pixel 6, sondern das Google Pixel 6 Pro nur auf Platz 8 ist. Und das ist eben, das spiegelt meiner Meinung nach die Realität wider. Ja. Das Google Pixel 6 ohne Pro ist auf Platz 12. Auch das ist aussagekräftig, weil genau da gehört das Gerät eben auch hin. Nicht schlecht, aber eben auch nicht top. Und deswegen spielt auch Honor eben die eigene Kamera so in den Vordergrund. Platz 1 ist eben das Honor Magic 4 Ultimate. Ja, deutlich die beste Kamera. Ja. Übrigens, das iPhone ist auf Platz 5 und Platz 6 vertreten. Ja, mit dem Apple iPhone 13 Pro und Pro Max. Ja, also auch das ist dann eben von der Qualität her besser. Und dann wird keine neue Kamera eingebaut. Wisst ihr, bis das Gerät dann letztendlich auf dem Markt ist und erhältlich ist, ja, dauert ja noch ein bisschen. Also spätestens, also frühestens bis Ende des Jahres wird es dauern. Und wenn das dann auf den Markt kommt, ist das Google Pixel 6 und 6 Pro nicht mehr auf Platz 8 beziehungsweise 12 in dieser Liste schon dann, sondern ist schon ganz, ganz weit abgerutscht, weil immer mehr Geräte kommen mit besserer Kamera. Ja, also das ist auf jeden Fall, wenn das wirklich der Wahrheit entspricht und das Google Pixel 7 wird die gleiche Kamera haben, dann wird das Google Pixel 7 auch weit abfallen in der Qualität der Kamera-Handys. So, Realme 9 Pro Plus. Ja, das ist mal ein, also Limited Edition sogar, nennt sich Free Fire Limited Edition, wow. Also das ist mal so ein Midrange-Gerät, wo ich gedacht habe, das ist eventuell mal erwähnenswert. Ja. 6,4 Zoll, 1080x2400 Pixel Auflösung, Super AMOLED-Screen, 90 Hertz Bildwiederholfrequenz, Android 12 schon drauf. Unglaublich, ein MediaTek Dimensity 920, das seht ihr natürlich, das ist ein Midrange-Gerät, ganz klar, 8 GB RAM und 4500 mAh Akku mit 50 Megapixel Weitwinkelkamera, 8 Megapixel Ultraweitwinkel und 2 Megapixel Makrokamera, leider diese maue Triple-Kombination, die, naja, also, das ist also nicht wirklich für irgendwas zu gebrauchen, aber okay, der Name hat mich hier, ehrlich gesagt, sehr, sehr irritiert. Free Fire, also, Als wenn ich ein Handy Free Fire nenne, dann hoffe ich, dass der Name nicht Programm ist. Ne? Vor allem, weil ja immer wieder Akkus in Flammen aufgehen, ne? Genau. Der Akku jedenfalls mit 65 Watt Super Dart Charging, ja, die Namen als, ne? Und USB-C-Anschluss, ganz klar, ist dann auch ein Plus 8 GB und 128 GB Storage. Das ist eben, wie gesagt, für eben so Midrange-Geräte nicht schlecht. Der Name deswegen übrigens so wegen den schönen Farben, die funkeln nämlich richtig gut. Also das Design ist zwar eher so Standard, ja, aber die Farbgebung in diesem Design auf der Rückseite beispielsweise ist so schön und schimmernd, dass man das durchaus als besonders bezeichnen kann. Also mir gefällt es sehr, sehr gut und das macht richtig was her, so wie das da aussieht. Mhm. Naja. Also Oxygen OS 12 Update. Ich habe es ja eben schon mal gesagt, ne, für OnePlus 9R und das OnePlus 8. Ja, ist jetzt auf dem Weg, beziehungsweise ist letzten Monat schon erschienen eigentlich, ja, während eben das neue Nord 2, das es noch gar nicht hat, das stellt, wie gesagt, die Befürchtung immer weiter nach vorne, die ich habe, dass sich hier OnePlus übernimmt mit den vielen verschiedenen Geräten. Ich hoffe wirklich, dass die nicht so ein System fahren wie Samsung, dass nur die Flaggschiff-Geräte, also die Hauptlinie, regelmäßig und schnell geupdatet werden und die anderen Geräte, die Budget-Geräte beispielsweise, dann seltener, dauert ewig oder gar nicht, ja, ein Update bekommen. Das wäre wirklich sehr, sehr übel und würde natürlich auch das Vertrauen beschädigen. Also wenn das der Fall wäre, wäre es sicherlich das letzte OnePlus-Gerät, das ich jemals gekauft habe. Hoffen wir, dass es nicht so ist, noch ist es nicht so weit, aber wie gesagt, mit der Fülle an verschiedenen OnePlus-Geräten, die momentan rauskommen, kann ich nur sagen, ich weiß gar nicht, wie die Entwickler das überhaupt schaffen sollen, so viele Geräte zeitnah zu updaten. Und bisher sieht es eben auch nicht aus danach, dass die überhaupt irgendein Gerät zeitnah updaten können. Und wenn, dann zuerst die Flaggschiffgeräte und dann erst irgendwann die anderen Geräte. Weil, naja, jetzt kommt Android 12 raus auf dem OnePlus 8. Okay, so viel zu dem Thema mit, ne, wie viele Nutzer Android 12 nutzen. Naja. So, jetzt kurz nochmal erwähnt, es gibt jetzt also einen direkten Vergleich mal, das hat GIST China hier gemacht, und zwar MediaTek Dimensity 9000 gegen Snapdragon 8 Gen 1, und in allen Disziplinen quasi ist der MediaTek Dimensity 9000 weit, weit, weit vorne und besonders weit, weil eben auch bei der Energieeffizienz, also weniger Stromverbrauch bei besserer Leistung, so ist die Sache. Und das hängt nicht alleine damit zusammen, wegen der Hitzeentwicklung. Auch hier wurde getestet und da gibt es dramatische Unterschiede an einigen Stellen, es gibt verschiedene Stellen an Geräten, also beispielsweise sind da Stellen, da sind 37,2 Grad beim Snapdragon, 34,6 Grad nur beim Dimensity. Insgesamt die Maximaltemperatur, die überhaupt an einem Gerät gemessen wurde, war 44,3 Grad beim Snapdragon 8 Gen 1 und 41,6 Grad beim Dimensity 9000 Chip. Das bedeutet also fast 3 Grad Celsius weniger. Und das ist eben entscheidend. Ja, und das haben auch diese Tests gezeigt. Und auch genau das, was ich gesagt habe, konnte man hier bei Belastungstests bei Spielen auch sehen. Ja, obwohl ja auf dem Papier das Snapdragon 8 Gen 1 die bessere GPU hat, ist es in der Praxis eben nicht so. Sogar andersrum, sogar besser bei MediaTek, weil die GPU und der Prozessor bei dem Snapdragon 8 eben abstürzt, wenn er zu warm wird, wieder runtergeregelt und zwar massiv, und dann droppt die Framerate deutlich nach unten, bis dann eben der Prozessor wieder einigermaßen abgekühlt ist, dann steigt die Framerate wieder, bis sie dann wieder runterfällt, massiv, und so weiter, so führt sich das dann eben fort. Und das ist eben beim Dimensity 9000 so nicht der Fall, ja, weil es eben diese extremen Belastungen von der Hitze her so nicht gibt. Ja. Das heißt, die Framerate bleibt relativ stabil, ja, und bricht nicht auf einmal massiv ein, was natürlich dann zu einem massiven Ruckeln führt für einige Zeit, bis dann wieder hochgetaktet wird. Das ist wirklich genau dieses Bild, das ich auch hier euch versucht habe zu vermitteln, schon seit eigentlich Monaten. Ja? Weil ich kann das hier auch am Raspberry Pi sehr, sehr gut sehen, wie so etwas funktioniert, so ein Throttling. Ja, sobald die Temperatur eben eine gewisse Gradzahl erreicht, dann schaltet sich der Prozessor herunter, ja, und dann fängt eben das merkbar an zu ruckeln, Und wenn dann eben die Temperatur wieder absinkt, dann wird es wieder hochgefahren, so lange bis er wieder zu heiß wird und so weiter. Wenn man dann vernünftiger Kühler dran macht, so ein richtiges Ding mit aktiver Kühlung und großem Kühlkörper und so weiter, und dann läuft der durch und alles ist wunderbar. Und genau das ist das Problem. Beim Smartphone sind da eben natürlich klare Grenzen gesetzt. Ja? Und dann wird die Kühlung eben so nicht richtig gehen. Und kommt noch nicht mal auf die Idee, bei einem Gerät mit dem Snapdragon 8 Gen 1 beim Spielen, mit einem intensiven Spiel, da das Ladegerät anzuschließen, dann wird das Ding so heiß, dann droppt die Framerate noch weiter herunter und ihr denkt, ihr habt ein 3 Jahre altes Handy, wo ein Prozessor von Anno dazu mal verbaut ist. So schlimm ist es dann. Also, das ist eben genau das, was ich gemeint habe. Diese Prozessoren, das ist eine Frechheit, das ist meiner Meinung nach ein Skandal. Die Dinger sind nicht für so eine Leistung geeignet. Das sind keine Flaggschiff-Prozessoren, die Snapdragon 8 Gen 1, sondern das sind total überlastete Dinger. Das ist wirklich ein Drama, was dort dem Konsumenten zugemutet wird. Und deswegen schafft der MediaTek 9000-Chip in allen Kategorien, quasi allen Kategorien, ich glaube, eine einzige Kategorie war es, wo es, wo der Snapdragon etwas performanter war, die spielt aber insgesamt keine Rolle, ja. Hier, das Fazit ist ganz, ganz klar, deutlich schnellerer Prozessor, unglaublich deutlich schnellerer Prozessor ist der Dimensity 9000, ja, sogar bei Spielen, obwohl es laut Papier eben der Mensch, die schlechtere GPU hat, nützt nur nichts, wenn die GPU eben nicht ausgereizt werden kann. Das ist die Realität. 3 Grad kälter ist der Prozessor im Durchschnitt der Mensch, die 9000. Wie gesagt, es wurde jetzt festgestellt, dass das Problem bei den Flaggschiff-Prozessoren eben ist in dieser Generation, das ARM-Design ist wohl nicht günstig gemacht worden und deswegen gibt es diese Überhitzung. Deswegen lose der Exynos 2200er und der Snapdragon 8 Gen 1 so kolossal ab, was das betrifft. Nur, also die einzigen, die das gut gelöst haben, waren MediaTek und Apple mit dem Bionic A15. Nur diese beiden haben keine Hitzeprobleme und laufen stabil, trotz diesem ARM-Design-Fehler, sage ich mal. Ja. Was die da gemacht haben, weiß ich nicht. Das weiß so gut, weiß eigentlich niemand so richtig. Ja. Aber sie haben es hinbekommen, im Gegensatz eben zu Qualcomm mit dem Snapdragon oder eben auch Samsung mit dem Exynos. Die haben es nicht geschafft, dieses Problem so zu lösen. Und das bleibt aber auch so in der Familie. Die Snapdragon sind ja schon immer die Prozessoren gewesen, die extrem heiß werden. Ich sag nur, das Google Pixel 2 war auch davon betroffen. Ja. Bei einigen Geräten war es sogar so, dass die Kamera abgeschaltet hat, weil alles viel zu heiß wurde da drin. Also schon immer waren die Snapdragon ein Synonym für überhitzte Prozessoren. Ja, und die MediaTek hatten eigentlich damit nie ein großes Problem. Wobei, da muss man auch fairerweise sagen, erst seit ungefähr 2 Jahren spielt MediaTek ganz weit vorne im Performance-Bereich mit. Vorher waren die ja eher bei Low-End- und Mid-Range-Prozessoren aktiv und erst vor ein paar Jahren sind die dann eben in dieses Segment vorgedrungen, allerdings mit einem richtigen Paukenschlag, damals mit dem Dimensity 1200er-Chip. Der hat dann schon mal gezeigt, was auf Qualcomm dazukommt und dann war ja die Ankündigung vom Dimensity 9000, jetzt sogar der Dimensity 8000, 8100, der ja hier auch Werte bringt, die wirklich faszinierend sind, wo man dann sagen kann, okay, also da möchte man lieber ein Dimensity 8100 haben, statt ein Snapdragon 8 Gen 1. Unglaublich. Alright, also das hat mir diese Woche gut getan, dass ich hier nicht der Einzige bin in der Tech-Branche, der das bemerkt hat, dass das ein Problem ist und dass da auch was gemacht werden kann. Das kann so nicht geduldet werden, das kann so nicht akzeptiert werden, dass man hier total überzüchtete Prozessoren hier nimmt, diese Bratpfannentechnologie einsetzt und dem Kunden weiß macht, ja, guck mal, wie schnell der Prozessor ist und der wird es nie erreichen, weil der viel zu heiß wird. Ja. Das ist Augenwischerei und das geht normalerweise einfach nicht. Ja. Und dass dieser, ja, meiner Meinung nach, Skandal jetzt ein bisschen weiter in den Vordergrund rückt, das finde ich sehr, sehr richtig. Und offenbar haben sich jetzt auch welche hier ernsthaft dahinter geklemmt und haben auch eben herausgefunden, warum hier so diese massiven Probleme bei dieser neuen Generation von Prozessoren auftritt. Und man hat gesehen, das ARM-Design ist wohl mit Schuld. Und es zeigt aber dann eben auch die Genialität von Apple und MediaTek, dass die in ihren Prozessoren, obwohl das ja auch auf diesem ARM-Design aufbaut, ja, so hinbekommen haben, dass es eben nicht so schlimm ist mit der Hitzeentwicklung. So sieht's aus. Okay, dann komme ich jetzt mal zur App der Woche. Und da habe ich ja euch schon des Öfteren ganz coole Anime-Games immer vorgestellt und auch einige so Rhythm Games, also wo man so nach Musik, ne, eben immer bestimmte Knöpfe drücken muss und so weiter und so weiter, ne, also diese Dance Rhythm Games da, ne, würde ich mal sagen. Und da hatten wir ja schon die Bang Cream irgendwas bla bla Reihe und da gab es Future Sound von Miku Hatsune, war das, glaube ich. Ja, und so weiter und so weiter. Also es gibt sehr, sehr viel von diesen Art von Spielen. Aber eines hatte ich tatsächlich euch noch nicht direkt vorgestellt als App der Woche. Das aber einer der, naja, sagen wir mal, Mitbegründer dieses Genres war, zumindest im Anime-Bereich. Ja. Und das ist Love Live School Idol Festival. Genau. Und das ist nämlich dieses von diesem Love Live School Idol Project, das da als Anime-Serie herauskam. Und eine riesengroße Marke aufgebaut hat. Ja, unfassbar. Und da gibt es mehr als ein Spiel und mehr als auf einem System von dieser Love Live Serie. Ja, und Videos und Anime-Serien und Filme und hin und her. Also es ist ein Riesending. Und deswegen war ich überrascht, dass ich das Game euch noch nicht hier als App der Woche präsentiert habe. Das musste ich natürlich nachholen, ja. Love Live School Idol Festival nennt sich das Ganze. Ich will immer Project sagen, weil so die Anime-Serie heißt. 100 spielbare Lieder sind in diesem Game drin mit variierendem Schwierigkeitsgrad. Da könnt ihr auch mit einstellen, wie ihr spielen wollt, entsprechend wird es dann zum Beispiel beim Multiplayer spielen, was auch möglich ist, ja, dann entsprechend unterschiedlich gewertet, ganz klar. Also das heißt, je schwieriger einstellt, desto mehr Punkte bekommt ihr, aber auch desto schwieriger ist das Ganze, um Punkte zu bekommen. Ne? Und so gleicht sich das dann eben auch aus. Und da könnt ihr dann mit Leuten aus der ganzen Welt spielen. Ne? Und das macht tatsächlich Spaß, weil ihr so viele Lieder zur Auswahl habt. Ja. 100 spielbare Lieder. Ich meine, das ist der absolute Wahnsinn. Ja. Und, weil wir schon bei der Zahl 100 sind, sogar bis zu 100 Spieler können in einer Gruppe sein. Heftig. Also das ist alles sehr, sehr faszinierend. Das ist eine ganz, ganz große Sache, obwohl das Spielprinzip eigentlich ziemlich simpel ist. Ja, nämlich entsprechend von anfliegenden ja, Markierungen, ja, die entsprechende Taste in genau dem richtigen, zum genau richtigen Zeitpunkt zu drücken. Ja, also hier diese virtuellen Tasten auf dem Screen natürlich, ne? So, und somit dann quasi mit der Melodie, mit dem Lied, ja, schön in dem Rhythmus mitzuspielen, sozusagen. Ja. Hört sich so super simpel an. Und ist doch so, so, so schwer, wenn man eben in höhere Schwierigkeitsgraden vorstuft. Dann geht es so schnell. Also, das ist der Wahnsinn. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob das eine Übungssache ist. Ich denke mal, ja, dass die japanischen Spieler immer so gut sind. Ich glaube, das hat was mit dieser japanischen Perfektion zu tun, dass wenn man etwas anfängt, dann wird so lange geübt, bis man nahezu Perfektion erreicht hat. Ja? Weil was die hier manchmal abdrücken an Spielen, da denkt ihr, das kann doch nicht wahr sein, das muss doch gecheatet sein. Nein, hier gibt es keine Möglichkeit zu cheaten, das ist nicht gecheatet. Das ist unglaublich, wie die spielen. Ja? Und das zeigt auch schon, das Spiel, dass es überhaupt so möglich ist, ja, wie schnell ihr da diese Funktion auswählen müsst, also diese entsprechenden Bereiche drücken müsst auf dem Screen. Und zwar über längere Zeit, ja, über Minuten. Da waren manchmal frage ich mich, kann man das überhaupt machen? Da muss man ja Data sein und muss noch ein Upgrade bekommen haben als Lieutenant Commander Data, dass man da überhaupt das so schnell spielen kann, ja. Also das ist der Wahnsinn. Wie die das machen, ist wirklich heftig. Aber da muss man dann natürlich wahrscheinlich trainieren, trainieren, trainieren, trainieren. Bis zum Umfallen trainieren. Und das ist natürlich etwas, was in Europa nicht ganz so eng gesehen wird. Ja. Es soll ja auch noch ein Spiel sein, ne? Das muss man auch mal sagen. Und deswegen kann man aber eben auch die Schwierigkeitsstufe deutlich herunterschalten, so dass man ganz gemütlich auch spielen kann. Klar, dass man dann eben natürlich nicht die Bestwertungen in einer Gruppe erreichen kann. Das dürfte klar sein. Da darf man aber auch nicht frustriert sein, ja? Denn man kann hier auch weiterkommen, ohne dass man in Anführungszeichen der Beste ist. Wenn ihr das wollt, dann ja. Viel Spaß beim jahrelangen Trainieren mit 12, 13 Stunden am Tag, ja, dann könnt ihr vielleicht da mal rankommen. Oder ihr seid ein Naturtalent und Data wird vor euch auf die Knie fallen und wird sagen, okay, ich gebe auf, meine Matrix ist zu schlecht, ihr habt gewonnen, ihr seid das höhere Wesen. So sieht es aus. Also, hier jedenfalls, ein super Spaß, Love Live School Idol Festival. Im Play Store kostenlos zum Download. Natürlich gibt es In-App-Purchases. Wie kann es denn auch anders sein? Aber ihr könnt da schon viele, viele, viele Stunden mitspielen, ohne dass ihr auch nur einen Cent ausgebt dafür. Und so wie es sich gehört, natürlich für ein japanisches Game im super coolen Anime-Stil, der da natürlich auch hier mit einer beeindruckenden Anime-Serie Love Live School Idol. Ja, vorhin habe ich es die ganze Zeit gewusst, ne? Project. Ja. Hier euch den Einstieg auch versüßt. Vielleicht guckt euch auch mal die Anime-Serie an und dann macht das Spiel nämlich gleich umso mehr Spaß. Und wer dann immer noch nicht genug hat davon, von diesem Spiel, es gibt auch noch ein weiteres Love Live Spiel, nämlich die Love Live All Stars. Auch das ist kostenlos im Play Store erhältlich. Tja, das ist dann auch die App der Woche. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer findet ihr die Links und weiteren Informationen zu der Sendung von heute in den Shownotes. Und die findet ihr wiederum in eurem Podcast-Player irgendwo zum Herunterklappen, Anklicken oder was weiß ich. Irgendwo müsst ihr die finden. Und dort findet ihr dann die entsprechenden Links und natürlich auch hier den Link zur App der Woche im Play Store. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.